Moritette. Geschichte aus dem wirklichen Leben. Im Stil eines wirklichen Canto di Malavita. Sie haben am Schlafzimmerfenster gestanden. Es war eine dunkle, mondlose Nacht. Plattenbaublock und im Haus gegenüber wurde ein Licht an und ausgemacht. Im gleichen Rhythmus und immer wieder. Ein Morse-Signal ist da, sagte die Frau. Der Mann buchstabierte und sagte, kommt rüber, heißt das. Sie sagte genau. Ein cooles Paar waren die beiden und sagten die drüben, die wollen Kontakt. Vielleicht sogar richtig und nicht bloß quatschen. Sie waren übrigens beide nackt. Die Frau, ihr Vorname ist Bernade. Die knipst im Schlafzimmer dann das Licht. Lang, lang, lang Pause, kurz, lang, lang, lang Pause. Und das heißt okay, mehr nicht. Wir gehen also rüber, sagte Bernade. Sie zogen sich beide schleunigst an. Sie ihren Latex-Slip unterm Fummel, Kondom und Handschellen nahm der Mann. Runter und rauf in die fünfte Etage. Die zweite rechts, die musste es sein. Der Mann, er hieß Harry, schellte. Bernade rief leise, lasst uns schon rein. Der ihnen öffnete, das war Bruno, ein Robert De Niro, lookalike. Hier sind wir, sagte Bernade, und wollen mit euch spielen und sind zu allem bereit. Euer Signal, das haben wir verstanden. Und sie drängten sich rein und sahen das Licht. Über dem Küchentisch eine Leuchtstoffröhre, die flackerte und funktionierte nicht. Die beiden erkannten den Irrtum und lachten. Bruno, ein Sizilianer, Soldat, der Mafia mit dem Auftrag am Ort hier, jemand zu töten, wegen Verrat. Der glaubte, die beiden, die hätt' der Verräter, um ihn zu eliminieren, gesandt. So schlug er gleich mit dem Baseballschläger, der baumelte ihm an der rechten Hand. Harry schrie und ging blutend zu Boden. Bernade kriegte in den Bauch einen Tritt. Aber sie stieß noch mit ihrem Messer im fallenden Bruno in den Schritt. Den Hirschfänger, den trug Bernade immer an ihrem Slip und am Fummel mit. Bruno schlug Nummer 8 auf Bernade, ehe er unter den Küchentisch glitt. Erste Hilfe und Notarztwagen. Wer die geholt hat, das weiß man nicht recht. Nach 6 Wochen jedenfalls waren die drei völlig genesen, sogar Brunos Gemächt. Der konnte auf dem Weg zur U-Haft fliehen. Bernard und Harry, die sprach man frei. Ein Multikulti-Missverständnis, sagte der Richter, es blieb dann dabei. Das alles passierte im letzten Sommer in einer verarmten ostdeutschen Stadt. Erzählt werden muss aber noch, dass man Harry, er hängt im Stadtwald gefunden hat. Und dass es Touristen gibt, die berichten, sie hätten im Urlaub ein paar gesehen. Bernardo und Bruno, die eng umschlungen, am Strand von Catania spazieren gehen.